Was bleibt? Die Einführung des Euro hat die Transaktionskosten für manche Industrie- und Geschäftsleute und ihre Termine, aber auch für viele Touristen verkleinert. Das kostet einen Preis. Die Einführung des Euro hat dem Euroraum eine wichtige Variable, den Wechselkurs, und eine wichtige Politik, die Geldpolitik, weggenommen. Das kostet etwas. Das hat den Freiheitsgrad des Systems begrenzt. Hier spricht der Wirtschaftsprofessor Václav Klaus, nicht der Politiker, ehemalige Finanzminister oder heutige tschechische Staatspräsident, eine einfache logische Wahrheit aus, die auch der größte Euro-Enthusiast nicht bestreiten wird. Was aber war der bisherige ökonomische und politische Gegenwert? Die einfache Antwort: Es gibt noch keinen fassbaren Gegenwert, weder eine Friedens- noch eine Wohlstandsdividende. Fassbar sind bislang nur die Kosten und Risiken. Aus historischer Sicht ist eine gemeinsame Währung stets der politischen Einheit quasi automatisch gefolgt. Besondere Vorteile brachte sie höchstens, indem sie ein Teil der allgemeinen wirtschaftlichen Integration war, aber nicht aus eigenem Recht. Die Europäische Währungsunion war historisch zwar nicht der erste Fall, in dem es souveräne Staaten mit einer gemeinsamen Währung versucht haben, wohl aber war es zum ersten Mal, dass eine gemeinsame Währung mit dem Ziel eingesetzt wurde, eine Ereigniskette in Gang zu bringen, die durch ihre Zwangsläufigkeit in einer politischen Union endet. Dieses riskante Spiel wurde vor allem von den Deutschen betrieben. Franzosen, Italiener, Spanier oder Griechen wollten mit dem Euro vor allem die niedrigen Zinsen, die Stabilität und die Kaufkraft der D-Mark zu sich transferieren. Einen europäischen Bundesstaat hatten sie bestimmt nicht im Auge. Die Möglichkeit einer Transfer- und Haftungsgemeinschaft stieß allerdings stets auf ihre Sympathie.